Erster Apollos war in Korinth. Paulus reiste durch das Land und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Freunde von Jesus. Zweiter Paulus fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr an Jesus geglaubt habt? Sie sagten, nein, wir haben nicht gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dritter Paulus fragte, wie seid ihr getauft worden? Sie sagten, wir sind mit der Taufe von Johannes getauft worden. Vierter Paulus sagte, Johannes hat die Leute getauft und gesagt, dass sie ihre Sünden ändern sollen. Er sagte, dass sie an Jesus glauben sollen, der nach ihm kommt. 5. Die Leute hörten das und ließen sich im Namen von Jesus taufen. 6. Paulus legte ihnen die Hände auf. Dann kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in anderen Sprachen und sagten, was Gott ihnen zeigte. 7. Es waren ungefähr 12 Männer. 8. Paulus ging in die Synagoge und sprach dort 3 Monate lang. Er erklärte den Leuten das Reich von Gott und versuchte, sie zu überzeugen. 9. Aber einige Leute glaubten nicht. Sie sagten schlechte Dinge über Jesus. Paulus ging weg von ihnen und nahm die Freunde von Jesus mit. Er sprach jeden Tag mit ihnen in der Schule von Tyrannus. 10. Das dauerte 2 Jahre. Alle Leute in der Provinz Asia hörten das Wort von Gott, Juden und Griechen. 11. Gott machte besondere Wunder durch Paulus. 12. Die Leute nahmen Tücher von Paulus und brachten sie zu kranken Menschen. Dann wurden die Kranken gesund und die bösen Geister gingen weg. 13. Einige Juden reisten herum und trieben böse Geister aus. Sie versuchten, den Namen von Jesus zu benutzen. Sie sagten, ich befehle dir im Namen von Jesus, den Paulus predigt, herauszukommen. 14. Die Söhne von Skoyas, einem jüdischen Priester, versuchten das auch. 15. Aber der böse Geist sagte zu ihnen, Jesus kenne ich, und Paulus kenne ich auch. Aber wer seid ihr? 16. Der Mann mit dem bösen Geist sprang auf sie los. Er war stärker als sie alle. Er schlug sie und riss ihnen die Kleider vom Leib. Sie rannten nackt und verletzt aus dem Haus. 17. Alle Juden und Griechen in Ephesus hörten das. Sie hatten Angst und ehrten den Namen von Jesus. 18. Viele Leute, die an Jesus glaubten, kamen und sagten, was sie Falsches getan hatten. 19. Viele Leute hatten Zauberei gemacht. Sie brachten ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen Leuten. Die Bücher waren sehr viel Geld wert, ungefähr 50.000 Drachmen. 20. So wurde das Wort von Gott immer stärker und verbreitete sich. 21. Paulus wollte nach Jerusalem reisen. Er wollte durch Mazedonien und Achaia gehen. Er sagte, wenn ich in Jerusalem war, muss ich auch nach Rom gehen. 22. Er schickte Timotheus und Erastus nach Mazedonien. Er selbst blieb noch eine Zeit lang in der Provinz Asia. 23. Um diese Zeit gab es große Probleme wegen des Glaubens an Jesus. 24. Ein Mann namens Demetrius war Silberschmied. Er machte kleine Tempel für die Göttin Artemis aus Silber. Er verdiente viel Geld damit. 25. Er rief alle Arbeiter zusammen und sagte, Männer, ihr wisst, dass wir mit dieser Arbeit viel Geld verdienen. 26. Aber Paulus sagt, dass die Götter, die wir mit den Händen machen, keine echten Götter sind. Er überzeugt viele Leute in Ephesus und in ganz Asia. 27. Wenn das so weitergeht, werden die Leute unsere Arbeit nicht mehr achten. Und der Tempel der großen Göttin Artemis wird auch nicht mehr wichtig sein. Alle Leute in Asia und in der ganzen Welt verehren sie. 28. Die Arbeiter wurden wütend und schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. 29. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Die Leute rannten zusammen ins Theater und zerrten Gaius und Aristarchus mit sich, 2 Freunde von Paulus aus Mazedonien. 30. Paulus wollte auch ins Theater gehen, aber die Freunde von Jesus ließen ihn nicht. 31. Auch einige wichtige Leute aus der Provinz Asia, die Freunde von Paulus waren, schickten ihm eine Nachricht und sagten, er soll nicht ins Theater gehen. 32. Im Theater schrien alle durcheinander. Viele Leute wussten gar nicht, warum sie dort waren. 33. Einige Juden schoben Alexander nach vorne. Alexander wollte zum Volk sprechen und sich verteidigen. 34. Aber als die Leute sahen, dass er ein Jude war, schrien sie alle zusammen 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis von Ephesus, 35. Der Bürgermeister beruhigte die Leute und sagte: Männer von Ephesus, jeder weiß, dass Ephesus die Stadt ist, die den Tempel der großen Artemis und das Bild, das vom Himmel gefallen ist, beschützt. 36. Das ist doch klar. Seid ruhig und macht nichts Übereiltes. 37. Ihr habt diese Männer hierher gebracht. Aber sie haben den Tempel nicht ausgeraubt und nicht schlecht über unsere Göttin gesprochen. 38. Demetrius und seine Arbeiter können vor Gericht gehen, wenn sie ein Problem mit jemandem haben. Es gibt Richter und Gerichte. 39. Wenn ihr noch etwas anderes wollt, könnt ihr das in einer Versammlung besprechen, die nach dem Gesetz ist. 40. Sonst bekommen wir noch Ärger wegen dieses Aufruhrs. Es gibt keinen Grund dafür. Wir können nicht erklären, warum wir das gemacht haben. Dann schickte er die Leute weg.